Der jüdische Krieg. Der erste Schritt auf dem Wege zur Rettung aus Kriegsnot ist die Einsicht, dass wir es im Juden mit einem Feind zu tun haben, den wir nicht durch Vernichtung, sondern allein durch Erlösung aus seiner heilsgeschichtlichen Bestimmung, Satan zu sein, besiegen werden. Es ist ein verdeckter Krieg, den der Feind gegen die Goyim im Allgemeinen und gegen den deutschen Volksgeist im Besonderen führt. Die Deutschen sind sich ihrer Lage nicht bewusst und deshalb nicht wehrhaft. Ihre Arglosigkeit macht sie anfällig für die besondere Art der jüdischen Kriegsführung, die Hegel als solche zwar bemerkt, aber leider noch nicht zum Gegenstand seines Denkens gemacht hat. Die Judenheit ist Meister einer besonderen Art der Kriegführung. Zitat: Die Juden siegen, so lesen wir in einer frühen Schrift von ihm, aber sie haben nicht gekämpft. Die Ägypter unterliegen, aber nicht durch ihre Feinde. Sie unterliegen, wie Vergiftete oder im Schlaf Ermordete, einem unsichtbaren Angriff. Zitat Ende. Das Feuilleton hält derlei Aussagen für verspielte Metaphern. Es hat seinen Spaß daran. Oder auch nicht. Der Ernst der Lage wird nicht erkannt. Der ist in Bezug auf das Schicksal der Vereinigten Staaten von Amerika, der größten Supermacht, ausgesprochen worden in einer der Nachwelt erhaltenen Unterhaltung zwischen Richard Nixon, als dieser noch Präsident der USA war, und dem evangelischen Wanderprediger Billy Graham, den sie das Maschinengewehr Gottes nannten. Davon erfuhr die Welt durch einen Kommentar des Boston Globe. Darin heißt es, Zitat: Dank der erst kürzlich erfolgten Veröffentlichung der Nixon-Tonbänder erfährt Amerika jetzt, dass Graham Nixon aufhetzte. Nachdem Nixon beklagt hatte, was er als den schädlichen Einfluss der Juden auf Hollywood und auf die Medien sieht, sagte Graham, Zitat: Dieser Würgegriff muss gebrochen werden, sonst geht unser Land den Bach runter. Zitat Ende. Sekunden später sagte Graham dann bedeutungsvoll, Zitat: Wenn sie ein zweites Mal gewählt werden, dann könnten wir in der Lage sein, etwas zu tun. Zitat Ende. Abgedruckt in der International Herald Tribune, Ausgabe vom 6. März 2002. Fußnote: William Franklin Billy Graham war ein US-amerikanischer Baptistenpastor und Erweckungsprediger des Evangelikalismus. Er wird in den Vereinigten Staaten nicht nur von konservativen Theologen als einer der einflussreichsten christlichen Prediger des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Während seiner 50-jährigen Tätigkeit als Evangelist soll er mit seinem stabilen Team der Billy Graham Evangelistic Association, deren Geschäftsführer er auch war, ein Vermögen von rund 384 Millionen Dollar erwirtschaftet und erbettelt haben. Ende der Fußnote. O-Ton Graham am 1. Februar 1972 gegenüber Nixon, Zitat: Eine Menge Juden sind gute Freunde von mir. Sie umschwärmen mich und sind freundlich zu mir, denn sie wissen, dass ich freundlich zu Israel bin. Aber sie wissen nicht, wie ich wirklich darüber denke, was sie mit diesem Land machen. Und ich habe nicht die Macht, das zu ändern, habe keine Möglichkeit, anders mit ihnen umzugehen. Aber unter angemessenen Umständen würde ich mich dagegen wehren. Zitat Ende. Nachdem die Mitschnitte veröffentlicht worden waren, sagte Graham, er könne sich nicht an das Gespräch aus der Zeit seiner Evangelisationen und angetragenen moralischen Führerschaft erinnern und entschuldigte sich. Die Tonbandmitschnitte gäben jedenfalls nicht seine Meinung wieder. Ich gehe hier auf die Verhältnisse in den USA ein und stelle die Frage, ob das deutsche Volk, der militärische Verlierer der Weltkriege des 20. Jahrhunderts, gegenüber der Judenheit besser dasteht als die USA. Um den Blick für eine vergleichende Gesamtschau zu schärfen, sei hier dem amerikanischen Wanderprediger der deutsche Talkshow-Plauderer Peter Sloterdijk zur Seite gestellt mit einer öffentlichen Äußerung aus dem Jahre 2009. Zitat: Was den von außen kommenden Beobachtern unserer Verhältnisse sicher am stärksten ins Auge springen würde, obschon es für uns durch seine Alltäglichkeit fast unsichtbar geworden ist, Wir haben uns unter dem Deckmantel der Redefreiheit und der ungehinderten Meinungsäußerung in einem System der Unterwürfigkeit, besser gesagt, der organisierten sprachlichen und gedanklichen Feigheit eingerichtet, das praktisch das ganze soziale Feld von oben bis unten paralysiert. Unsere sogenannte Öffentlichkeit, der politisch-publizistische Raum, ist auf eine Weise durchsterilisiert und homogenisiert, dass man meinen möchte, fast alle, die bei uns öffentlich das Wort nehmen, kämen geradewegs aus dem Desinfektionsbad. Zitat Ende. Diese Zustandsbeschreibung ist treffend. Nur nennt Sloterdijk, im Unterschied zu Nixon und Graham, die Dinge nicht beim Namen, die Interessen und die Personen und Gruppen nicht, in denen diese Interessen zu Willen und Macht gekommen sind. Aus Feigheit, denn er müsste es besser wissen. Aber die beiden zuletzt genannten rechneten ja nicht damit, dass ihr Gespräch noch zu Lebzeiten in die Öffentlichkeit gelangen würde. In der Verschwiegenheit des Oval Office des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika konnten sie schon mal mutig sein. Sind wir Deutsche etwa Juden, denen Jahwe ein feiges Herz gemacht hat, Zitat, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen, und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein Schwert und fallen, wo sie doch niemand jagt? Zitat Ende, 5. Buch Mose, Kapitel 26, Vers 36. Auch in dem hierzu erörternden Zusammenhang sind die Erscheinungen auf den Begriff zu bringen. Der Begriff des Krieges ist das feindliche Aufeinandertreffen zweier oder mehrerer selbstbestimmter Willen mit virtueller Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt, jede der beteiligten Konfliktparteien muss überzeugt sein können, mit dem für sie mobilisierbaren Droh- und Schadpotenzial den Gegner beeindrucken und notfalls bezwingen zu können. Es ist folglich der Nachweis zu führen, dass der amerikanischen Nation, deren Wehrhaftigkeit offensichtlich ist, in dem hier dargestellten Verlauf ein feindlicher Wille gegenüberstand bzw. gegenübersteht. Auch in dieser Hinsicht setzt Atzmon in der Judenfrage einen neuen Akzent, der in seiner Bedeutung eigentlich erst einem Deutschen klar werden kann. Er begreift den Zionismus als Organismus und benutzt diesen Ausdruck nicht mehr nur als Metapher. In dieser veränderten Perspektive wird der Zionismus als daseinender und durchsetzungsfähiger Wille wahrnehmbar. Die hier in Bezug genommene Hintergrundmacht bekommt ein Gesicht. Doch wird dieses, wie meistens, sogleich wieder mit einem undurchdringlichen Schleier verhangen. Was eigentlich schon wahrnehmbar ist, wird noch nicht wirklich wahrgenommen, denn Atzmon geht von einem biologischen Organismusbegriff aus. Der Geist ist ihm als solcher noch nicht in Sicht. Jüdischer Tribalmodus, ein Wegweiser in die biologische Sackgasse. Es wäre zu wenig, das nur als einen Mangel des Atzmonschen Werkes zu vermerken und darüber zur Tagesordnung überzugehen. An dieser Stelle wird nämlich deutlich, dass Atzmon in sich selbst noch nicht wirklich der Übergang vom Juden zum Menschen gelingt. Und es besteht die Gefahr, dass der wandernde Wehr, statt den Weg in die Freiheit zu weisen, die jüdischen Individuen, die nicht mehr Jude sein wollen, auf Umwegen doch wieder im Judentum fixiert. Atzmon hat eine Vorstellung von Organismus, die dem instinktgesteuerten Animalischen verhaftet bleibt und das Wesen des Geistes verfehlt. Er bedient sich in diesem Zusammenhang des Ausdrucks jüdischer Tribalmodus und gibt ihm die Bedeutung eines kollektiven funktionierenden Systems. Jeder Bienenstock ist ein solches. Die Judenheit ist aber mehr als das, nämlich eine bestimmte Gestalt des Geistes. Atzmon bewegt sich damit in einem nicht aufgelösten Widerspruch. Er schreibt einerseits, Zitat, »Alles dreht sich um Verpflichtung«, Zitat Ende. Das wäre die richtige Zeigerstellung, denn Verpflichtung ist das Bewusstsein eines Willens, also eines Geistes, der Geltung beansprucht. Weiter heißt es bei ihm, Zitat, und zwar um eine Verpflichtung, die mehr und mehr Juden in eine obskure, gefährliche und unethische Verschworenengemeinschaft hineinzieht. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 42. Würde man diese Worte auf eine Rinderherde beziehen, wären wohl Heiterkeit oder Unverständnis die Folge. Rinder sind ethikfremd. Und hat man je davon gehört, dass sie sich zu einer Gemeinschaft zusammenschwören? Atzmon äußert sich offensichtlich nicht über eine Rinderherde, auch nicht über ein Bienenvolk, sondern über die Judenheit als Geistwesen. Mit dem Ausdruck Tribalmodus verschafft er aber einer Reihe von Redewendungen Zutritt zur Debatte um das Judentum, die hier absolut nichts zu suchen haben. Bei Tribus denkt man eher an eine instinktgesteuerte, also noch der Biologie zuzuordnende Assoziation von Lebewesen. Die Judenheit wird in einer Viehherde analogisiert, das heißt, in hermeneutischer Absicht auf eine logisch niedere Daseinsweise des Begriffs reduziert. Der hermeneutische Reduktionismus gehört dem Verstandesdenken an. Dieses ist, wie bereits bemerkt, unfähig, den Geist als solchen zu fassen. Das Wesen des Mosaismus ist aber gerade die explizite Negation der Tiernatur des Menschen. Seine Substanz ist das Bewusstsein, dass Gott unschaubar ist. In der kultischen Erhebung zu diesem Wesen erfährt sich der Mensch selbst als Geist, allerdings noch ohne wahrhafte Erkenntnis des Geistes als solchen. Diese ist erst bei dem Evangelisten Johannes zu finden. Atzmon hat sich, ohne sich dessen bewusst zu sein, den Weg zur Erkenntnis des Judentums und der Judenheit selbst verbaut. Er ist noch in das jüdische Schicksal, das Volk des Verstandes zu sein, verstrickt. Dieses Faktum ist weitaus mehr als nur ein unbefangener Mangel. Es ist das Resultat des Selbsterhaltungstriebes des jüdischen Geistes, der sich auch noch in Gilad Atzmon zu behaupten versucht. Der gesamte Wissenschaftsbetrieb sowie die anderen bewusstseinsprägenden Institutionen und Medien sind dahingehend ausgelegt, das Verstandesdenken gegen die Vernunft an der Macht zu halten. Kreisen die Gedanken um die Weltgeschichte, das heißt um Völkerschicksale, richtet sich der jüdische Geist in erster Linie gegen den Vernunftbegriff der Einsheit der Vielen, nicht Einheit der Vielen, und damit gegen den Begriff des Volksgeistes. Dieser enthält schon auf der Ebene der Wortbedeutung mehr als der Ausdruck Organismus. Anders als ein Bienenvolk oder eine Rinderherde ist ein Menschenvolk ein selbstbewusster, das heißt durch Denken geleiteter Organismus. Denken ist im umfassenden Sinne von Substanz zu verstehen, als das Bestehen dessen, was fähig ist, spontan als Gedanke im Bewusstsein Geltung zu erhalten. Diese Substanz umfasst das kollektive Unbewusste ebenso wie das individuelle Unter- und Vorbewusstsein, die latenten Erinnerungen sowie die andrängenden Fantasien und die Träume. Atzmon argumentiert ausdrücklich gegen den Substanzbegriff, indem er Judentum, das heißt jüdische Religion, vom religiös-jüdischen Gesetzeswerk, von der jüdischen Ideologie, von der jüdischen Identitätspolitik, vom jüdischen Diskurs, von Judesein, von metaphysischen, spirituellen und soziopolitischen Konnotationen nicht nur unterscheidet, sondern auch trennt. Die Trennung besteht darin, dass er die Nichtbefassung mit jüdischer Religion bei der Untersuchung der übrigen aufgezählten Facetten des Geistigen zum Programm erklärt, also für möglich hält. Glücklicherweise protokolliert Gilad Atzmon seinen Fehltritt, so dass darüber kein Streit entsteht. Er schreibt, Zitat, in meiner Arbeit enthalte ich mich einer Kritik des Judentums der Religion, Zitat Ende. Insoweit ist seine Herangehensweise mit dem Marxischen Vorhaben identisch. Aber er kommt, anders als Karl Marx, nicht wirklich weg vom Sabbatjuden. Er beschreibt in positiver Hinsicht den Gegenstand seiner Untersuchung wie folgt, Zitat: Stattdessen setze ich mich mit verschiedenen Interpretationen des religiös-jüdischen Gesetzeswerkes auseinander. Ich behandle jüdische Ideologie, jüdische Identitätspolitik und den jüdischen politischen Diskurs. Ich frage danach, was Jude sein umfasst und zur Folge hat. Ich suche nach den metaphysischen, spirituellen und soziopolitischen Konnotationen. Zitat Ende. Er schließt damit von vornherein aus, was erst noch zu beweisen wäre. Er geht davon aus, dass Jude sein nichts mit Judentum, nichts mit Religion zu tun hat. Diese Prämisse ist bar jeglicher Plausibilität. Höchst plausibel aber ist die Gegenthese, dass Jude sein, das realweltliche Dasein, Inkarnation der mosaischen Religion ist. Die Judenheit ist das Dasein Jahwes als Welt in der Welt. Gilad Atzmon kennt nicht den Begriff der Religion. Dadurch ist er dem jüdischen Atheismus zum Opfer gefallen, der als solcher aber überhaupt nicht zu denken, also unwahr ist. Sein Forschungsprotokoll beginnt er wie folgt, Zitat: Meine Entdeckungsreise beginne ich mit einer relativ einfachen Fragestellung. Wer sind die Juden? Oder alternativ, was meinen Menschen, wenn sie sich selbst als Juden bezeichnen? Entsprechend ihrer Selbstwahrnehmung lassen sich diejenigen, die sich Juden nennen, in drei Hauptkategorien unterteilen. Erstens, diejenigen, die dem Judentum, also der Religion, folgen. Zweitens, diejenigen, die sich als solche menschliche Wesen betrachten, die nun mal zufällig jüdischer Herkunft bzw. Abstammung sind. Drittens, diejenigen, die ihre Jüdischkeit vor und über all ihre anderen Eigenschaften und Wesenszüge stellen. Zitat Ende. Aber woher kommen diese Unterschiede? Sind sie vom Himmel gefallen? Der Forscher lässt sich mit unterschiedlichen Selbstwahrnehmungen seiner Probanden abspeisen, ohne nach der Wahrheit der Selbstwahrnehmung zu fragen. Diese Frage steht am Anfang des Hegelschen Systems. Sie ist der Gegenstand der Phänomenologie des Geistes. Die Antworten sind nicht beliebig, sondern notwendig und vollenden sich zum System der erkannten Wahrheit. In dieser Bewegung des Geistes ist der Mosaismus eine bestimmte Entwicklungsstufe, deren Bestimmung es ist, in der nächsthöheren aufgehoben zu werden, in der sie sowohl ihre Rechtfertigung als auch ihr Ende findet. In der Judenheit hat Jahwe weltliches Dasein. Als eine bestimmte historische Gestalt Gottes ist er Einsheit, die in die Vielheit der jüdischen Individuen ausschäumt, eine einfache Komplexion vieler Geister. Weiß der Forscher nicht, dass sein jeweiliger Proband schon Jude ist, bevor er sich selbst als Jude bezeichnet? Der Forscher hat doch den Juden zum Probanden erwählt, weil er schon davon ausgeht, dass er bereits Jude ist. Zur Kontrolle. Was müsste man von einem Forscher halten, der Eskimos, Zulus, Kaffern und Deutsche in sein Forschungslabor bittet, um an ihnen herauszubekommen, was Jude sein umfasst und zur Folge hat? Seine vorgefasste Meinung, was der Ausdruck Jude sein bedeutet, teilt uns der Forscher nicht mit. Stattdessen versteckt er sich hinter der pseudowissenschaftlichen Erbsenzählerei. Wahrscheinlich, weil er glaubt, dass dadurch seine Meinung unangreifbar erscheine. Wir haben es hier mit dem selbstreferenziellen Paradoxon zu tun, das Niklas Luhmann als das logisch intraktable Terrain der Sozialwissenschaften ausgemacht hat. Als Forschungsergebnis kommt unten heraus, was der Forscher oben als seine Meinung hineingesteckt hat. dass Jude sein nichts mit Judentum und nichts mit Religion zu tun hat. Aber das ist eben nur eine Meinung, die sich schon bei geringem Nachdenken als nichtig erweist. Wir erfahren also Gilad Atzmons Meinung, dass Jude ist, wer sich für einen Juden hält. Die Gründe dieser Selbstwahrnehmung sollen gleichgültig sein. Man braucht diese Meinung nicht zu teilen und darf mit gleichem Recht ganz anderer Meinung sein. Die Frage nach der Wahrheit wird überhaupt nicht gestellt. Wozu also das ganze Theater? Dies ist ein Beispiel für das, was ich jüdische Rabulistik nenne, verhinderte Erkenntnis als Erkenntnis darzustellen. Die hier dargestellte sozialwissenschaftliche Veranstaltung hat offensichtlich einen bestimmten Zweck, auch wenn dieser Gilad Atzmon nicht bewusst sein sollte. Wenn die jüdische Religion aus der Kritik ausgeblendet ist, bleibt scheinbar nur noch die Erbsubstanz als Grund übrig, aus dem das Judesein hervorwächst. Jahwe ist aus dem Schneider. Sein Eigentumsvolk ist nicht mehr in Gefahr, als Verleiblichung Satans erkannt zu werden. Die Judenheit kann auf der rassistischen Schiene fortfahren zur Weltherrschaft, weil jeder Gedanke daran, dass in ihr das mosaische Programm in der Version der Protokolle der Weisen von Zion als Antrieb wirkt, mit der Antisemitismuskeule erfolgreich niedergeschlagen wird. Die drei Gruppen von Juden, die Atzmon unterscheidet und getrennt hält, sind unterscheidbare Beschaffenheiten Jahwes, die untrennbar und allesamt darauf abgestimmt sind, seinen Zweck zu erfüllen, als der einseitige, das heißt unwahre, Gott da zu sein, sich als solcher zu erhalten und zu entfalten. In der Judenfrage sind wir mit diesem Zweck und nur mit diesem konfrontiert. Dieser Zweck hebt sich an sich selbst auf in der Erkenntnis, dass Jahwe nicht wahrer Gott, sondern Satan ist. Ungeachtet seines Löwenmutes erweist sich Gilad Atzmon also doch noch als ein feiges Herz. Zwar stellt er den Mosaismus als partiell abstoßend dar, schreckt aber davor zurück, die Wahrheit dieser Erscheinung zu ergründen. Jedoch erst die hiermit vermisste Gründlichkeit würde Jahwe den Gar ausmachen und die Menschheit von der Herrschaft der Hure Babylon befreien. Zur Emanzipation der Menschheit vom Judentum reicht es nicht aus, dass Juden wie Gilad Atzmon nicht mehr Juden sein wollen. Der Wille, nicht mehr Jude zu sein, ist wirklich, wirkend, nur als Wille, eine andere, eine zu bejahende Gestalt des Geistes zu sein. Dieser positive Wille wäre die durchgeführte Kritik des Judentums, der mosaischen Religion nach dem Grundsatz des Spinoza, omnes determinatio est negatio. Man lasse die fehlerhafte Herleitung einmal beiseite und betrachte das Resultat, das uns Atzmon anbietet, in seiner einfachen Vorhandenheit. Wären die unterschiedenen drei Kategorien für sich selbstständig bestehende, untereinander beziehungslos, lege ein Fall sprachlicher Fehlbildung im Sinne von Äquivokation, eine nicht eindeutige Benahmung, vor. Man müsste das in Ordnung bringen dadurch, dass jede Erscheinung zur korrekten Identifizierung einen eigenen, unverwechselbaren Namen zugeteilt erhält. Das Wort Jude wäre außer Dienst gesetzt. Dann müsste Atzmons Buch umgetitelt werden in »Ausbruch aus einem Missverständnis«. Jedoch würde man sofort merken, dass das gar nicht geht, weil das Problem nicht die Benahmung ist. Das Judesein ist das Allgemeine im Sinne der spinozistischen Substanz, die in Hegelscher Deutung sich selbst in sich bewegt, Subjekt ist, und sich in unterscheidbare, aber nicht trennbare Gestalten ein und desselben auseinanderlegt. Und genau so behandelt auch Atzmon diese Seinsgegebenheiten. Er setzt zum Beispiel stillschweigend voraus, dass die Zuwächse zur dritten Kategorie aus den Gruppen 1 und 2 Kraft eines allen drei Gruppen gemeinsamen Judeseins erfolgen und nicht aus teilerfremden Entitäten. Um mit diesem Modell durchzukommen, erdichtet Gilad Atzmon ein Weltethos, das er als die spirituelle Substanz der Gruppen 1 und 2 ausgibt. Wir lesen bei ihm, Zitat: Die ersten beiden Kategorien mögen eine harmlose und unschuldige Gruppe von Menschen bezeichnen. Wir neigen zu der Annahme, dass religiöse Menschen im Allgemeinen von ihren Glaubensinhalten inspiriert sind. Zitat Ende. Das ist ein weißer Schimmel, eine Tautologie. Die Bestimmung religiöser Mensch ist das Inspiriertsein von seinen Glaubensinhalten. Atzmon setzt den Satz fort, Zitat: Und man erwartet von ihnen, dass sie sich an eine Art höheren spirituellen und ethischen Wertesystem halten. Er textet: Demnach lässt sich das Judentum als ethisches Glaubenssystem auffassen. Zitat Ende. Der Schwindel haust in dem Adjektiv ethisch. Mit ihm zaubert er den guten Juden der Kategorie 1 aus dem Hut, indem er dem Ausdruck Ethik eine überhöhte Bedeutung beilegt. Das ist bestenfalls ein fataler Irrtum, möglicherweise aber die Wiederholung des jüdischen Täuschungsversuchs über den Judaismus. Es wird stillschweigend ein Gleichklang von Glaubensinhalt und höherem Wertesystem vorausgesetzt. Damit ist von vornherein die Tatsache bzw. Möglichkeit eines satanischen Glaubensinhalts geleugnet. Ethik ist das System von normativen spirituellen Verhaltensrichtlinien, die von dem höheren Wesen des Menschen ausgehen, egal ob dieses als Negation Satan oder als Affirmation der Schöpfung als liebender Gott erkannt ist. Gerade die aus der Sicht der Goyim schlimmen Juden sind die religiös inspirierten Juden, die Gerechten im mosaischen Bezugssystem. Indem Atzmon in seinem Selbstgespräch das Judentum als ethisches Glaubenssystem adelt, wird Satan nicht mehr bei seinem Namen genannt. Das heißt, es wird nicht nach dem Wesen des jüdischen Glaubens gefragt. Aber gerade das ist ja die historische Leistung von Gilad Atzmon. Er hat doch selbst den Gedanken gefasst, dass, Zitat, der jüdische Gott, wie er von Mose geschildert wird, eine böse Gottheit ist, die ihr Volk zu Plünderei, Raub und Diebstahl führt. Zitat Ende. Vor ihm schon hatte eine europäische Führungsfigur von höchstem Rang, Winston Churchill, den Judaismus als Dasein des Bösen in der Welt ausgemacht und ein bedeutender jüdischer Denker, Martin Buber, das Judentum als das Nein zum Leben der Völker. Jahwe ist die Verneinung der Schöpfung. Als solche ergreift er die Judenheit zu seinem Eigentumsvolk mit der Bestimmung, dass es für Jahwe die Völker zu verknechten bzw. zu vernichten habe. Wer will da von Schuld des jüdischen Volkes sprechen? Der Geist und damit jedes einzelne geistige Individuum in der Vielheit des Geistigen ist verantwortlich für seine Befreiung durch Selbsterkenntnis. Das ist der Sinn einer vielzitierten Inschrift am Apollo-Tempel von Delphi, als deren Urheber Chilon von Sparta, einer der sieben Weisen, angesehen wird. Erkenne dich selbst. Für uns Nichtjuden ist das erste Gebot im Kampf um Selbstbefreiung vom Judentum, im Feind stets den Gerechten, das heißt, den gehorsamen Willensvollstrecker Jahwes zu sehen. Der Jude ist darum ein ehrbarer Feind, auch wenn er uns mit Hass begegnet und uns jegliche Ehrerbietung verweigert. Jüdische Dissidenten wie Gilad Atzmon, die glauben, aus dem Judentum einfach austreten zu können, indem sie sich ins kosmopolitische Exil begeben, sollten wir helfen, diese Schwäche, denn es ist eine Schwäche, zu überwinden. Der wahrhafte Aufstand gegen Jahwe besteht in nichts anderem als in der durch Denken im Denken zu gewinnenden Erkenntnis der Einseitigkeit der Erhabenheit, das heißt der Trennung des Geistigen vom Sinnlichen. Gilad Atzmon sieht diesen Weg noch nicht. Deshalb ist er immer noch in Gefahr, durch Gedankenlosigkeit gegen seinen Willen zum aktiven Teilnehmer der jüdischen Kriegsführung gegen die Völker herabzusinken. Mit seinen eigenen Worten überführt er sich als Kriegsteilnehmer. Zitat: Das Judentum war für mindestens 2 Jahrtausende das Identifikationssymbol der Juden. Es ist recht klar, einleuchtend und kohärent. Obgleich gegenwärtig immer mehr Verbrechen im Namen der Tora verübt werden, lässt sich das Judentum mit dem Hinweis darauf verteidigen, dass jüdischer nationalistischer Messianismus lediglich eine Interpretation desselben darstellt. Zitat Ende. Der Jude kann's nicht lassen, möchte man sagen. Atzmon bewirft uns hier mit 2 der wirkungsvollsten jüdischen Stereotypen, deren Blendwirkung uns das geistige Augenlicht raubt. Das eine ist die Moralisierung der Geschichte, Verbrechen verübt im Namen der Tora, das andere die Relativierung der Wahrheit, alles nur eine Interpretationsfrage. Er unterscheidet zwischen der Tora und der Interpretation derselben, spaltet mit dieser Unterscheidung eine Teilmenge der Judenheit als Repräsentant des nationalistischen Messianismus ab, den er den Hunden zum Fraß vorwirft, um den Rest als eine unproblematische Judenheit, harmlose und unschuldige Gruppen, im Gespräch zu halten. Aber was ist die Tora und was nur Tora-Interpretation? Das erfahren wir nicht. Statt sich zu fragen, ob sich die Wahrheit des Mosaismus im jüdischen nationalistischen Messianismus in den im Namen der Tora verübten Verbrechen zur Kenntlichkeit entstellt haben könnte, werden wir dazu verführt, die Wahrheit gegen Beliebigkeit einzutauschen. Denn alles sei nur eine Frage der Interpretation, deren es bekanntlich unendlich viele gibt. In seiner Geschichte der Juden vermerkt Heinrich Grätz nicht ohne Stolz, dass die Judenheit in den Lehrhäusern die Kunst erlernt, durch Interpretation alles und sein Gegenteil zu beweisen. Hier schwenkt Atzmon also ein rotes Tuch. Will er die in Gaza zu Tode gebombten Palästinenser davon überzeugen, dass sie lediglich einer Interpretation der Tora und nicht der Tora selbst zum Opfer gefallen seien? Und wie will er uns von der Harmlosigkeit der religiös inspirierten Juden überzeugen, da er doch selbst die Gefährlichkeit des Judaismus schlechthin ausspricht? Zitat: Wie wir sehen können, ist die jüdische moderne politische Ideologie sowohl auf der linken wie auf der rechten von Hass durchtränkt. Man muss zustimmen, dass zumindest unter ethischem Aspekt das Stehlen, gleich ob von Palästinensern, Iraker oder sogar vom Zaren, ein verwerflicher Akt ist. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Diebstahl beinhaltet eine grundsätzliche Missachtung des anderen auf der Grundlage einer inhärenten Selbstgerechtigkeit. Was unethische Praxis anbelangt, so lässt sich der Unterschied zwischen Judentum und modernem jüdischen Nationalismus wie folgt illustrieren. Während der jüdische biblische Kontext voller Erwähnung von Gewalttaten ist, die üblicherweise im Namen Gottes begangen werden, töten und rauben Juden im modernen jüdischen nationalen und politischen Kontext in ihrem eigenen Namen, im Namen der Selbstbestimmung, der Politik der Arbeiterklasse, des jüdischen Leidens und nationaler Bestrebungen. Dies ist der ultimative Erfolg der jüdischen nationalen Revolution. Sie lehrte die Juden, an sich selbst zu glauben. Der Israeli raubt im Namen der Heimkehr und die Vertreter des moralischen Interventionismus morden im Namen der Demokratie. Zitat Ende. Der Wandernde Wehr, Seite 154. Hass, Raub und Moral sind durch die Jahrtausende die jüdische Konstante. Ein Wechsel vollzieht sich lediglich auf dem Gebiet der Rechtfertigung des Bösen. Schließt man sich der These vom jüdischen Killergen nicht an, so bleibt nur der jüdische Geist, the Jewish Mindset, als solcher übrig für die Erklärung des hässlichen Juden. Diese Desillusionierung des Judaismus ist zugleich die verlässliche Hoffnung auf Erlösung. Ein Killergen würde die Judenheit auf ewig von der Menschheit trennen. Ihre physische Ausrottung wäre der einzige Ausweg, wie ihn die Menschheit von alters her mit der Ausrottung gefährlicher Tiere in ihrem Siedlungsgebiet gegangen ist. Nichts und niemand könnte die Völker an dieser Selbsthilfe hindern. Offensichtlich sind sich die Juden der Gefährlichkeit des von ihnen erfundenen Antisemitismusvorwurfs gegen die Völker nicht bewusst. Wäre die Judenfrage wirklich ein Rasseproblem, würde früher oder später daraus die Erlösung in Gestalt eines realen Völkermordes an der Judenheit folgen. Die Erkenntnis aber, dass Jahwe Satan ist, bewirkt eine geistige Revolution innerhalb der Judenheit im Sinne einer Selbstreinigung. Das und nicht nach Karl Marx die Erlösung vom Schacher, ist die absolute Emanzipation der Judenheit zur Menschheit. Juden werden dann Menschen sein und wir, die Menschen, werden sie lieben können.